Die Teilnehmer am 5. Frühlingsvolkskunstfestival im April legten am 7. April an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansude Blumenkopf und Sträuße nieder und verbeugten sich davor.